Guten Abend. Komm, drück drauf. Hier spricht Ihr Host, Sir Frank, in der Radiosendung Nothing is real. Wir widmen uns diesen Abend George Martin, der uns gerade verließ. George Martin produzierte nicht nur Einzelkünstler und Beatbands, am meisten verbunden war er mit den Beatles. Und darum wird es auch in dieser Sendung gehen, um die Tracks, die er wiederum mit seinem Orchester einspielen ließ, während die Beatles auf Tournee waren. George Martin, der Beatles-Macher, hatte ein eigenes Orchester. Quiet as a Mercy Front, so hieß der Titel, der eben eingespielt wurde. George Martin, der Produzent, er studierte Oboe und Klavier und kam 1955 zum Radio, zum EMI, wo er die Goons produzierte. Die Goons mit keinem geringeren als dem noch sehr jungen Peter Sellers in dem Trio. Hört euch das mal an. Hey, baby, what do I have to do to make a hit with you? You got to dance with me, Henry. All right, baby. Jump with me, Henry. Hey, don't be maybe. Rock with me, Henry. Any old time. Talk with me, Henry. Don't change my mind. Dance with me, Henry. All right, baby. You got to dance. And while the cats are bawling, you'd better stop your calling. You got to swing it by the hour, or you'll be a wallflower. Dance with me, Minnie. You better dance while the music goes on. Oh, Minnie, come and dance with me. You better feel that boogie beat and get the lead out of your feet. Yes, yes, yes. Yes. Rock me, Mimi. Okay, buddy. Rock me. Dimba dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum that is my daughter's young man, you with that rock bottom. Young man, no, put me down. Come on, you rocker. Sie sind ganz in Ordnung, sagte George Harrison zu George Martin bei der ersten Session mit den Beatles. Nur ihr Schlips gefällt mir nicht. George Martin wurde auch als fünfter Beatle bezeichnet, ein Titel, den so einige Leute trugen. Aber bevor Billy Preston zum Ende der Beatles-Karriere in die Tasten kloppte, da half George Martin aus und spielte Keyboard und Piano. Hier zum Beispiel bei You Like Me Too Much. I wouldn't let you leave me, cause it's true. Cause you like me too much and I like you. And I like you. Bei The Word spielte er diese herrlich lange Note. Hören Sie nun Can't Buy Me Love und I'm Only Sleeping von George Martin and His Orchestra. Thank you. Hier liegt so ein Plattencover rum, George Martin Girls heißt es. Und George Martin ist dort umrandet von hübschen Frauen. Der Reichtum also hat sich gelohnt. Wir hören Cast Your Fate Away und danach eine Interpretation von George Martin eines Udo Jürgen Songs in Englisch natürlich, obwohl es gibt keinen Gesang, es ist instrumental, Walk Away. George Martin komponierte auch Filmmusik. Am bekanntesten sind sicher seine Kompositionen aus dem Zeichentrickfilm Yellow Submarine. Ich spiele jetzt eine ungewöhnliche Version eines Songs, eine Komposition von ihm aus dem Film Help vor. Es heißt Fantasy. Das war's für heute, meine Herrschaften. Schalten Sie auch wieder ein, wenn ich aus meinem Beatles-Schrank die Platten raushole und es heißt... Nothing is real.